Zum Tag der Sonne veröffentlichte das Komitee für friedliche Vereinigung des Vaterlandes, der TVRK, am 13. April ein Memorandum unter dem Titel »Der große Führergenosse Kim Il-sung ist ein unvergleichlicher Patriot, der sich um die Erfüllung der heiligen Sache der Wiedervereinigung des Vaterlandes unvergängliche Verdienste erworben hat«.